إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الاسلوب gebührt Allah dem Gnädigen, dem Allbarmherzigen, und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet außer Allah, und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Die schlimmste Krankheit, was uns passieren kann, ist Unwissenheit. Und das Schönste, was wir haben können in diesem Leben, ist, dass wir Wissen in der Religion haben. أفضل شيء يناله الإنسان في هذه الدنيا هو العلم، وأسوأ مرض يصيب الإنسان هو الجهل. الجهل هو أسوأ مرض، الجهل أسوأ من السرطان يا أخو، والجهل أسوأ من أمراض الجسد، والجهل إذا حل بقوم خسروا الكثير من الأمور، والجهل إذا حل بمكان ظهر في ذلك المكان السحرة والمشعوذون، وظهر في ذلك المكان الطلاسم، وظهر في ذلك المكان الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعكس الجهل والمقابل للجهل هو العلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بالعلم أولا، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله سبحانه وتعالى زكى ومدح العلماء في كتابه بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآية من سورة آل عمران. فأولو العلم العلماء هم ورثة الأنبياء، ولم يورث الأنبياء درهم ولا دينار، وإنما درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. وقال الحسن رحمه الله تعالى البصري، قال: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. والعلم لا يأتي بين ليلة وضحاها كما يزعم البعض، وإنما العلم ينال بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من ثني الركب، ولا بد من طلب العلم، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن تعلم دينه وعلم وعلم هو خير الناس. وإذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، وذلك الجاهل خسر خسارة عظيمة. وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويجعلنا وإياكم من الثابتين على طريق العلم النافع والعمل الصالح. Ich habe etwas angefangen, barakallahu fikum, ein Satz angefangen, und zwar: die schlimmste Krankheit, was uns passieren kann, ist die Unwissenheit. Und das Schönste, was wir haben können in diesem Leben, ist das Wissen. Das Schönste ist das Wissen. Und die schlimmste Krankheit ist die Unwissenheit. Die schlimmste Krankheit ist nicht Krebs. Und nicht, dass man vielleicht blind wird oder dass man nicht laufen kann. Sondern die schlimmste Krankheit ist, dass man unwissend ist. Weil durch die Unwissenheit alles Mögliche passieren kann. Und in den Gesellschaften, in denen Unwissenheit scheinbar ist, dann sieht man dort Magier, dann sieht man dort Wahrsager, dann sieht man dort Schirk, wal'iyadu billah. Die Leute begehen Schirk, weil sie unwissend sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Gelehrten im Koran gelobt, subhanahu wa ta'ala. Und er sagte: شهد الله أنه لا إله إلا هو. Und dann sagt Allah سبحانه وتعالى: والملائكة قائما بالقسط، والملائكة عفوا، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass es keinen Ilah außer Allah gibt. Und dann Al-Malaika, die Engel. Und dann die Gelehrten, die Wissenden. Die Leute, die Wissen haben. Und da sagen die Gelehrten, das ist eine, natürlich ein Lob von Allah subhanahu wa ta'ala an diese Gelehrten, die ihr Leben für diese Religion widmen und die den anderen das Gute beibringen. Und hier, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch befohlen, dass wir nach Wissen suchen. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Du musst es wissen oder wisse, es gibt keinen Ilah außer Allah. Also wir müssen nach Wissen suchen, weil wenn wir kein Wissen haben, dann können wir auch unsere Religion nicht praktizieren. Aber wenn wir das Wissen haben, dann werden wir auch die Religion richtig praktizieren. Al-Hasan al-Basri sagte, ohne Gelehrten werden die Leute, wie die Tiere werden die Leute, wenn sie keine Gelehrten haben oder wenn sie keine wissenden Leute haben. Und nach Wissen zu suchen ist Pflicht, aber wie bekommen wir Wissen? Bekommen wir das Wissen, dass man von heute auf morgen Wissen bekommt? Nein. Wie manche behaupten. Sage, ja, du schläfst einfach und am nächsten Tag bist du Gelehrter. Oder am nächsten Tag hast du Wissen. Das geht nicht. In unserer Region, barakallahu fikum, ist die Sache klar. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, innama al-ilmu bit-ta'allum. Innama al-ilmu bit-ta'allum. Das Wissen kommt durch Lernen. Kommt durch Lernen. Und wenn du nicht lernst, dann bekommst du kein Wissen. Und hier sollte man auf dem richtigen Weg des Wissens sein, damit man natürlich sich selber rettet, weil wenn man kein Wissen hat, dann wird man auch vielleicht Schirk begehen oder Sünden begehen und vieles tun und nicht, dass man sagt, ja, ich habe nicht gewusst. Die Sache ist nicht nur, ich habe nicht gewusst, sondern die Sache und die Frage hier ist, hast du Zeit gehabt? Hast du die Möglichkeit gehabt, nach Wissen zu suchen? Wenn ja, und du hast das nicht getan, dann hast du eine Sünde begangen. Du bist nicht frei. Aber wenn du keine Zeit gehabt hast, oder wenn du keine Möglichkeit gehabt hast, das ist was anderes. Dann haben wir ein anderes Thema in diesem Zusammenhang. Das Wissen bekommt man, indem man in dem barakallahu fikum Unterrichten von den Gelehrten sitzt. Und da sagt man, indem man die Knien beugt und sitzt vor einem Gelehrten, und da zeigt man Geduld, dass man Wissen natürlich bekommt und ersucht. Adabul Muallimi wal Muta'allim wa Afatul Ilm wa Bayanu Ulama'i Su'i wa Ulama'i Al-Akhir. Amma Al-Muta'allimu fayanbaghi lahu taqdimu taharati al-nafsi an radha'il al-akhlaq wa yadhmum al-sifat idh al-ilm ibadatu al-qalb. Al-ilm ibadatu al-qalb. كما أنك تتوضأ وتحرك يديك وتحرك رجليك فهذه عبادة، كذلك العلم هو عبادة القلب وهو عمل القلب. فالمتعلم ينبغي له أولا تقديم طهارة النفس، يعني أن يطهر نفسه، أن يطهر قلبه عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، يعني الأخلاق الرذيلة والصفات الذميمة. الأخلاق الرذيلة مثل الكذب والغضب وغير ذلك، والأخلاق والصفات ومذموم الصفات مثل الحسد وغير هذه المسائل يا رعاكم الله. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. يعني ينبغي لطالب العلم للمتعلم أن يقطع كل العلائق الأخرى وأن لا ينشغل إلا بطلب العلم، وإلا يعني إذا كان في مجلس العلماء أن ينشغل فقط بسماع ماذا يقولون حتى يفهم، لأن الفكرة إذا توزعت، يعني الإنسان إذا نظر إلى النافذة ومثلا فعل شيء آخر، إذا نظر إلى النافذة وفعل شيء آخر وإنسان يتكلم، لن يستطيع أن يركز، لن يستطيع أن يركز في هذا الباب. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لنا من مس الحصى فقد لغى أثناء صلاة الجمعة، لأنه لما تبدأ تمس الحصى ستنشغل بمس الحصى وباللعب بالحصى، فلن تستطيع أن تركز على ما يقوله الخطيب يوم الجمعة. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، يعني لسه عندك 4 سنين. لم يتزوج الإمام أحمد إلا 3 يا أخي، لم يتزوج إلا بعد 40. لماذا؟ لأن طلب العلم كان لديهم أهم من النساء والزواج. بل ابن القيم يقول أن الواحد منا يجامع زوجته ويفكر في أمور العلم، هو مع زوجته ويفكر في أمور العلم ويفكر في طلب العلم. لكن كثير من العلماء تأخر زواجهم من أجل هذا الباب. ووديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، فقال أخرجوها إلى النخاس، يعني البياع. فقالت هل من ذنب؟ يعني مثل لك شيئا؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أو مثلك أن يمنعني علمي، يعني أنا من أجلك ما أترك العلم وما أمتنع عن طلب العلم. بارك الله فيكم. دي ريجل في أينن جلرتن ودفع أينن ليغا und für einen, der nach Wissen sucht und die Fehler beim Wissen ersuchen und die Erklärung über die schlechten Gelehrten und die guten Gelehrten. Derjenige, der nach Wissen sucht, muss erstmal seine Seele reinigen, sein Herz reinigen von allen schlechten Eigenschaften und schlechten Handlungen. Weil das Wissen das Herz Anbetung ist. Das wird, oder die Herzanbetung ist. Das Wissen ist die Herzanbetung. Das wird, dein Herz betet Allah an mit dem Wissen. Es gibt auch andere Taten mit Fürchten und so weiter. Aber das Wissen ist das Wichtigste. Und wenn man kein Wissen hat, dann wird man auch Allah nicht richtig anbeten. Und das Wissen für das Herz ist das Leben. Ein Herz ohne Wissen ist ein verstorbenes Herz, das nicht am Leben. Aber wenn Wissen im Herzen ist, dann wird dieses Herz Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbeten. Deshalb sollte derjenige, der nach Wissen sucht, erstmal sein Herz reinigen. Was bedeutet sein Herz reinigen? Das bedeutet, der darf kein Neid haben, der darf keinen Hass haben gegenüber Gläubigen, der darf keine sozusagen schlechte Eigenschaften des Herzens haben und auch keine schlechte Handlungen haben. Heutzutage, manchmal sieht man, zum Beispiel, wenn man sitzt vor einem Gelehrten und der Gelehrte, der gibt dir nicht so großen sozusagen Wert. Da kommt derjenige Talib al-Ilm oder der Schüler, der kommt und sagt, was denkt er? Wer ist er? Und das ist schlecht, weil diese Person noch hier im Herzen keine Reinheit hat. Normalerweise soll diese Person sagen, ich suche nach Wissen und wenn auch der Lehrer mich nicht so gut behandelt, dann zeige ich Geduld, weil Geduld die gute Eigenschaft ist. Aber dass man nicht geduldig ist, das ist schlechte Eigenschaft. Deshalb erstmal Herz reinigen, wenn man nach Wissen suchen will. Und wenn das Herz nicht gereinigt, dann wird auch das Wissen nicht sozusagen befestigt in diesem Herz. Das Wissen geht weg. Das ist das Gleiche. Du hast dieses Glas, ja? Und wenn das rein ist, alles, dann siehst du alles, was da drin ist und du weißt, was drin ist. Aber wenn dieses dieses Glas als Herz jetzt, zum Beispiel hier, die Hälfte Schmutz hat, Schmutz meine ich für das Herzen, schlechte Eigenschaften, dann kannst du das nicht reinigen. Und wenn das Wissen kommt, dann wird das nicht voll in diesem Herzen sein, sondern das wird sozusagen barakallahu fikum unvollständig. Und wenn man keine Reinheit für das Herz hat, dann wird man auch kein Wissen bekommen. Das ist mit Sicherheit. Zweitens barakallahu fikum, derjenige, der nach Wissen sucht, während Unterricht oder während Wissensuche, sollte alle anderen Gedanken abschalten. Und er soll sich nur konzentrieren auf den Unterricht und er soll sich nur konzentrieren auf Lernen und nicht auf andere Dinge. Warum? Wenn man zum Beispiel beschäftigt ist mit anderen Dingen während Unterricht, dann wird man nicht mehr aufnehmen können, nicht mehr verstehen. Weil auch, das ist auch medizinisch gesehen, ja. Wir haben eine bestimmte, sozusagen, wir haben bestimmte Möglichkeiten. Wir haben ein Target, ein Limit, dass wir Informationen aufnehmen können. Und wenn du dieses Limit überschreitest, dann wirst du keine richtige Information bekommen. Und wenn du zum Beispiel jetzt hörst und dann guckst du was anderes und dann machst du etwas dort und du denkst an andere Dinge, dann wirst du kein richtiges Wissen, dann wirst du das nicht bekommen. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer mit den Steinen oder mit Sand spielt, während Imam auf Mimbar Khutbah hält am Freitag, diese Person hat Unnötiges gemacht. Und in einer anderen Überlieferung, wer Unnötiges gemacht hat, hat kein Jumu'ah. Warum? Weil wenn du anfängst zu spielen, in Sand oder mit Steinen, dann wirst du sozusagen dich nicht mehr konzentrieren auf das, was der Imam sagt. Und dann hast du das nicht bekommen, was der Imam gesagt hat. Wenn du eine Information bekommst und du bist nicht konzentriert, dann wirst du auch nicht richtig lernen. Deshalb Konzentration. Und man sollte, barakallahu fikum, das Wissen als am wichtigsten sozusagen einstufen. Am wichtigsten in deinem Leben ist das Wissen. Wichtiger auch als Frau und als Kinder. Das heißt nicht aber, dass man seine Kinder und seine Frau vernachlässigt. Ja, weil manche manchmal, barakallahu fikum, Scheuklappen haben und da verstehen sie nicht, wenn man etwas sagt. Das wird am wichtigsten ist das, aber du sollst jedem sein Recht geben. Deine Familie, deine Kinder, deine Arbeit, dein Moschee, deine Brüder und so weiter. Und am wichtigsten aber ist davon das Wissen, weil das Wissen dich ins Paradies bringt. Aber die anderen könnten vielleicht dich in die Hölle bringen. Deshalb haben unser Salaf, Ridwanullah alayhim, die haben spät geheiratet. Al-Imam Ahmed heiratete nach 40 Jahren. Der war 40. Der hat geheiratet. Warum? Weil er erstmal nach Wissen gesucht hat. Und die wollten erstmal viel Wissen haben. Dann haben sie sich sozusagen mit Frauen und sowas beschäftigt. Abu Bakr al-Anbari, rahimahullah ta'ala, der war auch ein Gelehrter. Der hat sozusagen gelernt. Und er wollte einmal ein Thema sozusagen, der wollte die Beweise dafür suchen und so weiter. Dann hat man ihm eine Sklavin geschenkt. Die Sklave kam, vielleicht war sie schön. Dann hat sie angeschaut und er hat vergessen, was er gesucht hat. Der hat gesagt, nimm sie weg, ich will sie nicht mehr, verkauf sie. Da hat sie gesagt, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich eine Sünde begangen? Der hat gesagt, nein. Aber als du gekommen bist, mein Herz wurde mit dir, oder ich hab mich mit dir beschäftigt und ich habe mich an Wissen nicht konzentriert und du bist nicht so wert, dass ich sozusagen mein Wissen verlasse wegen dir. Deshalb will ich dich nicht mehr. Das heißt, barakallahu fikum, nicht, dass wir den Menschen keinen Wert geben, nein. Aber es gibt bei den Gelehrten Stufen, oder sage ich jetzt Wichtigkeiten in diesem Leben, was wichtig und was wichtiger ist. Und am wichtigsten für einen Muslim ist, dass er erstmal die Religion kennt, weil unsere Religion am wichtigsten ist. وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب فيتواضع له ويبالغ في خدمته. الله يستر يقول عنها صار صوفي والله حق. كان الأعمش كان عنده طلاب، كان أعمى، كان العمش كلمة العمش هي من باب الإنسان إذا كان نظره خفيف، يعني يرى قليل ولكن نظره خفيف، فكان أعمى العمش، فكان يأتي بالطلاب ويبزق عليهم هكذا، فاللي يأتي عليه البصاق اللي ينزعج يقوم يروح يقول له خلوه، هذا ما يريد يتعلم، اللي بده يتعلم يبقى حتى لو أهانه المعلم، لكن يبقى لأنه هو يريد من المعلم شيء وليس المعلم منه، هو يريد من المعلم أن يتعلم العلم. إيه بعدين لما تعلم العلم أنا ذاك تذهب مثل ما تحب، ولكن تصبر. فكان يعلمهم الصبر ما ولو أنه هذه فيها إهانة للناس، وهذا لا نحن الإنسان لا يشجع على مثل هذا، ولكن فقط مثال على كيفية بارك الله فيكم أن العلماء كانوا يختبروا الطلاب حتى يعلم أنه هذا يريد العلم ولا لا. فذلك بعض الأهل كان يأتي ناس يقول له أنت ما تنفع، اذهب اذهب، أنت ما تنفع للعلم لأنه ما عندك جلد، ما عندك صبر، ما عندك مثل هذه المسائل. فأن يتواضع لي، كما أنك لما تذهب إلى الطبيب وأنت مريض فتترك الطبيب يكتب لك ويفعل معك ما يريد، كذلك مع المعلم يجب عليك أن تكون هكذا، وأن تتواضع للمعلم وأن تخدم هذا المعلم. اليوم نحن الأغلبية يعني الحمد لله رب العالمين أصحاب العقيدة السليمة ينظرون إلى هذا الأمر كأنه هذا أمر كبير، يعني كيف أخدم العالم أنا وكيف أتواضع للعالم. وترى هو أحيانا يعني يظن نفسه إذا تعلم كتاب أو كتابين أو قرأ آية أو آيتين أو حديث أو حديثين يظن نفسه خلاص صار في مرتبة العالم، وصار يرى أن العالم يجب أن يأتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، يأخذ بركبته يمسكه يقول هكذا نفعل بالعلماء. بل كان ابن عباس رضي الله عليه يذهب لعبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس رضي الله عليه كان يبقى على بيت عبد الله بن أنيس احتراما له، لا يطرق عليه الباب، لا يطرق عليه الباب حتى يخرج عبد الله بن أنيس فيذهب معه إلى المسجد. وقد كان ينام أحيانا في الظهيرة حتى الرمل يغطي ابن عباس، فيخرج عبد الله بن أنيس يقول له يا ابن عم رسول الله لماذا لم تخبرنا لأتيناك؟ قل له العلم ماذا يؤتى، يعني العلم أنت تذهب إلى العلم وليس العلم يأتي إليك. فهذا بارك الله فيكم فيه مسألة التواضع في مسألة العلم. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد أو أن يتعلم من معلمه فهو جاهل، يعني ما يتكبر على المعلم فيكون جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. هذا أمر عظيم ما يعرفه كثير من الناس يا أخوة، ألا وهو أنه الإنسان يظن أنه إذا قرأ حديث أو حديثين قل لك بالدليل، صح؟ يجب أن يكون كل شيء بالدليل، ولكن أحيانا المعلم يقول له شيء، يقول له شيء، طبعا أنت يجب أن تعرف مع من تتكلم. إذا تعرف أنه هذا المعلم اللي عندك يأخذ بالكتاب والسنة ولا يتكلم إلا بدليل ولا يتكلم إلا بأقوال أهل العلم، معناته في ثقة فيه. نحن ما نتكلم والله على شيخ صوفي والعياذ بالله وشيخ تنتنتنا، إنما نحن نتكلم يا أخو عن عن عن من؟ عن أهل السنة والجماعة، عن ناس يتقون الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعرف هذا الأمر عنده فتقبل بكلامه إذا ما كنت تعلم إلى أن تتعلم. وهذه إحدى الأمور، إحدى الظواهر الخطيرة التي ظهرت اليوم خاصة بين الشباب الذي يتعلم. يعني مثلا يأتي أحد المشايخ ويعطيه فتوى، قل لا أنا ما أخذ منه. طيب هل أنت تعلم أنه مخطئ؟ هل تعلم ما دليله؟ قل لا، نحن نتكلم فقط بالدليل، لا تكلم معي. يا لطيف ما شاء الله، إلا آيتين وكل كتابين خلاص راحت. فنسأل الله السلامة يا أخوة. قال أهل العلم خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صوام نفسه. كيف يعني؟ يعني لأن العالم عنده علم، فإذا تكلم غالبا ما يتكلم بعلم، أما المتعلم لسه ما وصل إلى هذا العلم الذي عند العالم فليأخذ به. ويا أخوة الذي ما يعرف الدليل ويأتيه كلام عالم اجتهادا وهو ما يعلم الدليل ويخالف كلام العالم بغير دليل فقد هذا فقد أثم وعصى الله. مرة أخرى أعيد الكلام هذا حتى يفهم. أنت ما عندك دليل وما تعرف بالمسألة، ما تعرف، فسألت عالم فالعالم قال شيء وأنت خالفته من دون ما يكون عندك دليل، من يكون ما عندك علم، فأنت هنا عصي الله سبحانه وتعالى لأنك تتبع الهوى. يعني في كثير مسائل يسأل عنها العالم يعطي جواب، أنت ما أنت مو سمعانا بحياتك، مو سمعانا. أعطيكم كلمة تعرف شو معنى الإكسال؟ مين يعرف معنى الإكسال؟ مرة أحد المشايخ سألني قال لي شو معنى الإكسال؟ قلت له ما بعرف. طيب لو سألت الإكسال قام بعدين علمني قال لي معناها كيت كيت كيت كيت كيت. المهم هذه الكلمة أو إذا جينا قلنا الإيلاء أو بعض الكلمات اللي طبعا الإيلاء في القرآن، والذين يؤلون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر. طيب إذا واحد ما يعرف هذه الكلمة ما يأتي مباشرة يتكلم يقول يا والله، حتى لو قال أنا ما أخذ لأنه ما أعطني دليل، أنت هنا تتبع الهوى ولست متبعا للدليل. فذاك لابد من التواضع لأهل العلم ولابد من التواضع للعلماء، وهذه التربية فقدت اليوم بسبب بعض الناس اللي علموا طلبة العلم فقط الدليل الدليل الدليل وما علموهم التربية وما علموهم التواضع لأهل العلم، حتى وصلنا إلى قوم يقوم أمام أكبر العلماء يقول له أما عندنا أوف أما عندنا، فقالوا من أنتم حتى يكون عندكم عند حتى يكون عندكم عنده، من أنت عندنا وأنا سأرد على فلان. في فرنسا يا أخوة واحد أسلم أسبوعين بعد أسبوعين قال سيكتب كتاب في الرد على أحد المشايخ الكبار المعروفين. يلا بعد أسبوعين كتاب يكتب كتابا في ماذا؟ في الرد على العالم. إيه مصيبة هاي، لأنه هذه ما تعلمت هذه الآداب. وإذا تكلمنا في مثل هذه الآداب بعض الناس يقول إيشو هذول صارين صوفية، لأنه هذا نسمعه عند الصوفية. إذا كان هذا تصوف هذا حق، إنه هكذا كان أهل العلم، هكذا كان أهل العلم. شوفوا انظروا إلى إلى إلى إلى إلى الصحابة كيف كانوا مع علمائهم. الصحابة كان في منهم علماء وفي منهم كانوا ما علماء. التابعون كيف كانوا مع العلماء؟ السلف الصالح كيف كانوا مع العلماء؟ وانظروا اليوم كيف صرنا اليوم مع العلماء، حتى وصلنا إلى سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان حتى كفروا أهل العلم والعياذ بالله، فنسأل الله السلامة. ومفروض أنه هؤلاء يضربوا بالنعال، ولكن بعض الناس يوقرهم ويحترمهم، نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. Einer, der nach Wissen sucht, ein Schüler, sollte zwischen den Händen seines Lehrers wie Patient zwischen den Händen von einem Arzt sein. Wie ein Patient zwischen den Händen eines Arztes ist, sollte auch der Schüler zwischen den Händen seines Lehrers sein. Und er sollte bescheiden sein, der Schüler. Und er sollte seinen Lehrer sozusagen dienen. Nicht, dass der Schüler arrogant ist oder überheblich ist. So wird der Schüler nicht lernen. Wenn wir solche Eigenschaften erklären, dann kommen manche und sagen, ja, was ist los, ihr seid Sufis geworden. Wir sind keine Sufis in diesem Zusammenhang. Tariqat oder sowas. Aber das ist richtig. Und wir barakallahu fikum, wir haben die Sahaba mit ihrem Lehrer gesehen, mit dem Propheten Muhammad s.a.w. Und wir haben die Sahaba, die wenig wissen, haben, wir haben von ihnen gelesen, wie sie mit den anderen Gelehrten von Sahaba umgegangen sind und Tabi'in mit ihren Gelehrten umgegangen sind. Aber heutzutage ist die Sache anders geworden, weil der Schüler, der denkt, wenn er lernt, dann hat er dem Lehrer etwas Großes gemacht. Subhanallah. Zwei Eier, zwei Hadithe oder ein Buch, zwei Bücher, dann fängt er an, als ob er Gelehrter geworden ist. Ibn Abbas, radwallahu alayhi. Ibn Abbas, radwallahu alayhi, der ging immer zu Zayd ibn Thabit und der hat ihn von seinen Knie genommen oder der hat ihm geholfen an seinem Pferd, als er auf sein Pferd steigen wollte. Und Ibn Abbas sagte, so würden wir befohlen, dass wir die Gelehrten behandeln. Zayd ibn Thabit ist einer von Sahaba, der einer der besten Leute vom Koran war. Der hat den Koran sehr viel. Zayd ist derjenige, der den Koran gesammelt hat. Zayd ibn Thabit, radhiyallahu alayhi. Ibn Abbas ging zu ihm, der hat das gemacht. Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi. Ibn Abbas, der Prophet sagte ihm, man hat ihn genannt, Tarjuman al-Quran. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. Dua für ihn gemacht hat, dass er den Koran sozusagen erklären kann. Tafsir vom Koran. Allimhu al-Ta'wil, das wird Allimhu al-Tafsir. Der Prophet hat für ihn Bittgebet gemacht. Ibn Abbas ging zu Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais, ein Sahabi. Der war einer von den großen Sahaba. Ibn Abbas, weil er so respektvoll war, der hat bei ihm nicht geklopft nachmittag. Der ist draußen gewartet und der saß vor seiner Tür. Der saß vor seiner Tür und der war ein junger Mann. Und das war sehr heiß, sehr warm. Bis der Sand auf Ibn Abbas voll war, dass man Ibn Abbas nicht sehen konnte. Und er hat gewartet und er hat seinen Lehrer nicht gestört. Als Abdullah ibn Unais rauskam, der sagte ihm, oh Cousin vom Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wieso hast du uns nicht gesagt, wir kommen zu dir? Er sagte ihm, nein, ich muss zum Wissen kommen, nicht das Wissen zu mir. Das bedeutet, ich komme zu dir, damit ich bei dir lerne, nicht du zu mir kommst. Aber schaut mal heute, wie die Lage anders geworden ist. Ja, allgemein, ich rede nicht von mir, Alhamdulillah Rabbil Alamin oder sowas, sondern wir reden allgemein jetzt. Ich meine damit, Barakallahu Fikum, schaut mal diese Art von Bescheidenheit und diese Art, Barakallahu Fikum, dass man nach Wissen sucht, weil er von ihm was will. Der will das Wissen haben. Und dieses Wissen kann man nicht einfach bekommen. Und wie wir das immer gesagt haben und wir wiederholen das. Zum Beispiel heutzutage, du willst ein Hadith haben. Oder du willst wissen, was das Urteil von diesem Hadith. Oder was kann man lernen vom Urteil in einem Hadith. Du suchst manchmal wochenlang und du bekommst das nicht. Aber du rufst einen Gelehrten, einen Alim, der gibt dir das innerhalb einer Minute. Wie viele Tage hast du gespart? Und diese Person genießt oder verdient, dass er respektvoll behandelt wird. Hakada umirna an naf'ala bil ulama, sagte Ibn Abbas, radwanullahi alayhi. Ja, aber wenn aber ein Schüler arrogant wird, dann ist dieser Schüler, Barakallahu fikum, unwissend und er bleibt unwissend. Weil wenn man arrogant ist, dann wird man auch nicht lernen vom Lehrer. Dazu, Barakallahu fikum, wenn dein Lehrer etwas sagt, was du nicht weißt und er hat Fehler gemacht, ist besser für dich, dass du deine Meinung durchsetzt, wenn du kein Wissen hast. Ich wiederhole es. Du hast eine Meinung bezüglich einer Sache, aber du hast kein Wissen. Und der Lehrer sagt etwas, was falsches ist. Aber du hast kein Wissen hier. Du nimmst seine Meinung, ist dir lieber als deine eigene Meinung. Da kommt die Sache sofort. Ja, wo ist der Beweis? Ja, aber wir reden nicht über Barakallahu fikum Gelehrten, die das für Geld machen oder von diesen Sufis und diese Kolumpe, Barakallahu fikum. Sondern wir reden von Leuten, die Allah fürchten, von Leuten, die Wissen in Koran und Sunna haben, von Leuten, die nach Koran und Sunna handeln. Von diesen Gelehrten reden wir. Nicht von jedem. Wenn du etwas nicht kannst, wenn du etwas nicht weißt und er sagt dir etwas, solange du keine Beweise noch hast, dann machst du, was er sagt. Weil er mehr Wissen hat und weil er das weiß, was er sagt. Wenn er auch das Fehler gemacht hat und später erfährst du, er hat Fehler gemacht, Trotzdem, das war für dich besser, als deine eigene Meinung durchzusetzen. Und wenn du aber das nicht machst, dann hast du eine Sünde begangen. Da wird man vielleicht sagen, komisch, wieso? Ja, dann sage ich euch, wieso. Wenn du kein Wissen hast und du fragst einen Wissenden und er gibt dir eine Antwort, dann sollst du eigentlich von ihm nehmen. Wenn du das nicht machst, dann folgst du hier dein Gelüst. Du machst hier, was in deinem Kopf ist. Und nicht, was du als Fatwa von ihm bekommen hast. Nein, die Fatwa von Alim zu praktizieren, ist besser tausendmal, als deine Hawa, deine Zuneigung zu befolgen. Und das passiert heute sehr viel. Jemand sagt dir, zum Beispiel, du fragst einen Alim, der sagt dir etwas. Aber der hat keine Zeit manchmal, dir zu sagen, das steht hier im Koran, das steht hier in der Sunna. Da kommt einer, sagt, ja, der hat mir keinen Beweis gegeben. Deshalb werde ich das nicht nehmen. Subhanallah. Das bedeutet, was machst du hier? Du befolgst dein Hawa. Du befolgst dein Gelüst dabei. Und du hast nicht die Fatwa von Alim. Wieso hast du ihn gefragt? Weil du nicht weißt. Dann solltest du eigentlich deinen Fatwa nehmen. Aber heutzutage haben wir Katastrophen. Barakallahu fikum, in Frankreich gibt es einen Muslim, der seit 2 Wochen Muslim geworden ist. 2 Wochen. Nach 2 Wochen hat er gesagt, ich werde ein Buch schreiben. Ein Buch schreiben. 2 Wochen Muslimer. Ich werde ein Buch schreiben und ich erwidere die Meinungen von einem Gelehrten, der bekannt ist. Der will erwidern. Erwidern auch. Erwidern in der Religion sozusagen. Das braucht so viel Wissen. Weil das wie Munadara ist, Diskussion. Das braucht so viel Wissen, dass du erstmal viel Wissen hast. Zweitens, dass du weißt, was er sagt. Und du musst das sozusagen vernichten, was er gesagt hat. Und dann musst du Beweise noch holen, dass du die Wahrheit sagst. Das wird, du brauchst doppelt Wissen. Nicht nur mal. Aber mashallah, 2 Wochen. Und er will gegen die Leute schreiben und Bücher schreiben. Ist diese Person erzogen? Bei Allah nicht. Leider heute bei den meisten Brüdern, die sozusagen auf dem richtigen Weg sind, die sagen, wir sind auf dem Weg Koran, Sunnah, Sahaba, Radwanallah alayhim und so weiter, das fehlt hier, diese Sache. Bescheidenheit, Respekt vor Gelehrten, dass man barakallahu fikum so ruhig sitzt und so weiter, dass man Akhlaq hat, Charakter, dass man die Leute gut behandelt. Da sagt man ja, wenn wir über diese Themen sprechen, da sagt man ja, was ist los, die sind Sufi geworden. Ist Akhlaq Sufismus? Gehört Akhlaq nur zu Sufis? Erziehung gehört zu Sufis? Oder wir haben das auch. Viele Leute haben mir erzählt. Da haben gesagt, wir waren mit Jama'at al-Tabligh. Als wir mit ihnen waren, dann haben wir so Iman gefühlt. Wir hatten so das Gefühl gehabt, wir leben wie Sahaba. Dann haben wir gewusst, dass diese Leute Bid'a begehen, Neuerung machen. Und wir haben die verlassen. Dann kamen wir und wir haben angefangen zu lernen, Koran und Sunna und sowas. Aber heute haben wir dieses Gefühl nicht mehr. Diese Ruhe. Warum? Ja, ich sag dir warum. Es gibt eine Antwort dafür. Du hast keine richtige Erziehung bekommen. Die Leute mit Tabliris, die bekommen richtige Erziehung. Die Sufis, die Parteien, die bekommen Erziehung. Du hast deine Aufgaben, du kennst das, was du machst. Aber bei uns, einer fängt an, heute nach Beweis zu fragen. Morgen, der lernt 2, 3 Hadithe. Sheikh al-Albani sagt, Sheikh ibn Baz sagt, übermorgen fängt er Fatwa zu geben. Nach ein paar Tagen fängt er auch die Gelehrten zu kritisieren. Und nach ein paar Tagen, der fängt auch die Gelehrten vom Islam auszuschließen. Wallah al-Azim. Wallah al-Azim, wir haben Leute, die Gelehrten vom Islam ausschließen. Bei Allah. Ja, die sagen, die sind kein Muslim mehr. Warum? Es gibt keine Erziehung. Kein Wissen, keine Erziehung. Dann haben wir diese Sache. Deshalb, barakallahu fikum, diese Sachen sind sehr wichtig. Bescheidenheit. Respekt haben von den Gelehrten. Das ist keine Schande. Sondern das ist, wenn du den anderen respektierst, dann hast du eine gute Tat für dich gemacht, nicht für sie. Und wenn man bescheiden ist, der Prophet hat gesagt, bei Allah 3 Sachen. Wenn man die macht, dann hat man den Ajr bei Allah mit Sicherheit. Wenn man bescheiden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn sozusagen seinen Ruf in diesem Leben aufsteigen lassen oder dass sein Ruf besser wird in diesem Leben. Barakallahu fikum, es gab einen Gelehrten, der hieß Al-Amash. der hieß Al-A'mash. Al-A'mash kommt im Arabischen von der Person, die sozusagen die Sehkraft bei ihm ist wenig. Der ist nicht blind, aber das ist wenig und später wird er blind. Auf jeden Fall, Al-A'mash war blind. Und Al-A'mash, was hat er gemacht? Als er seine Schüler geholt hat, der hat angefangen, sie anzuspucken. So. Und bei Gelehrten sagen, der hat nicht Spucke normal gemacht, das ist Schleim. Wie eklig, ja? Natürlich, wir fordern das nicht, dass die Leute sagen, ja, Abul Hussein sagt, man sollte die Schüler anspucken. Auf jeden Fall, warum hat er das gemacht, Al-A'mash? Er hat das gemacht, als einer von ihnen dann weggegangen ist, der hat gesagt, wir brauchen ihn nicht. Ich brauche ihn nicht. Die Person, die kein Geduld zeigt und kein sozusagen Kraft hat, um sowas zu ertragen, der wird auch nicht ertragen, dass er sitzt nach Wissen lernt. Das heißt, das war für sie eine Prüfung. Das war für sie eine Prüfung, sozusagen, wie er geduldig, weil er sein Lehrer ist. Und der Lehrer weiß genau, was dem Schüler am besten ist. Und nochmal, nicht, dass man falsch versteht, ja? Nicht, dass man mit den Schülern das macht, sondern dass man auch respektiert und die Schüler gut behandelt, wie seine eigenen Kinder und so weiter. Diese Geschichten jetzt, die mit den Gelehrten waren und was sie gemacht haben mit ihren Schülern, das war nur, damit sie ihre Schüler prüfen. Und wenn sie sehen, dass eine Person nicht passt, dann sagen sie ihm, geh, du passt nicht. Das andere, was ich nicht erzählt habe, war, es gibt zum Beispiel bestimmte Wörter, was du nicht kannst. Ich habe von Al-Iqsal gesprochen. Es gibt bestimmte Wörter, was du nicht kennst. Und wenn du das nicht kennst, du brauchst einen Gelehrten, damit du ihn danach fragst. Einmal hat ein Sheikh mich gefragt nach einem Wort. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Jetzt zum Beispiel, wenn ich anfange und ich erkläre etwas, was ich nicht weiß, dann mache ich Sünde in diesem Zusammenhang. Das ist Barakallahu fikum. Immer braucht man jemanden, der mehr Wissen hat, als wir, damit wir ihm Fragen stellen. Einmal ging eine Person zu einem Großgelehrten, ja? Zu einem Großgelehrten. Und der stand in seinem Unterricht so auf, von diesen Leuten, die keinen Respekt haben, die denken, ja, wir sind Ahlus Sunnah, Allahu Akbar, ja, Bruder, ja, ja, Mashallah, wie bei euch mal einmal, ihr müsst den Islam annehmen oder werdet ihr getötet. Briefe. Auf jeden Fall. Ja, der stand für den Gelehrten, ja und so und so, und bei uns ist die Sache so, und bei uns ist die Sache so. Der Gelehrte sagt ihm, wer seid ihr und wer bist du, damit du bei dir und bei uns hast? Was hast du? Was kannst du? Was bist du? Aber das ist unsere Katastrophe heutzutage, Barakallahu fikum, Allah. Ich habe das gemerkt auch bei vielen. Viele denken, dass Koran und Sunna bedeutet nur Langbart und ein bisschen so nach Sunna anziehen, dann mashallah. Dann kann man auch Fatwa anfangen. Und sieht bei den anderen, du sagst ihm etwas, was klar ist, der schweigt. Sagst ihm, warum? Er sagt, ich bin kein Gelehrter. Ich bin kein Gelehrter. Ich muss erstmal meinen Mund ein bisschen halten. Aber bei manchen, die machen ihren Mund auf, bis die großen Gelehrten vom Islam ausgeschlossen haben, obwohl diese Sache, Barakallahu fikum, das ist katastrophal. Katastrophe. Aber viele Leute, la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Qala Ali, radiyallahu anhu, inna min haqqil alimi alayk, an tusallima ala al-qawmi amma, wa takhussahu bit-tahiyya. Ya Latif, إذا اليوم واحد راح لعند شيخ وخصه بالتحية راح يقول شوف عمي ينافق شوف لا بيقول شوف عمي عم يمسح جوخ يا حبيبي هذا من حقه عليك لأنه هذا عم يعطيك شيء أمك وأبوك ما يستطيع يعطوك إياه عم يعطيك شيء تدخل به الجنة عم يعطيك العلم ميراث النبوة تأخذ من هذا الإنسان أن تخص الناس عامة وتخصه بتحية وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك لا تشير بيدك مو معناته أنه من لما تحكي ما تشاور إنما يعني من باب الأدب أنه ما يعمل الإنسان إشارة ولا تغمزن بعينك قدامه رح تعمل ذاك ولا تكثر عليه السؤال. لا تكثر عليه السؤال يا أخوة. هذه آداب، آداب والله فقدناها. اسمعوا الأشرطة، يعني بعض المرات اسمعوا الأشرطة، يوجد عالم من العلماء الكبار وشلون الناس حواليه. ولا تعينه في الجواب. شو معنى لا تعينه في الجواب؟ يعني مثلا أحد يسأله سؤال، يا شيخ كم ركعة صلاة العصر؟ ولا واحد ينط ايه واضحة أربعة. ايش هو يسألك إلك؟ لا تعينه في الجواب. هو ممكن يسأله كم ركعة صلاة العصر، يقول له 70 قصدا، لأنه ذلك الإنسان يريد مثلا استهزاء أو يريد شيء آخر، والعالم له نظرة غير نظرتك. ولا تلح عليه إذا كسل، يعني إذا هو ما عاد بده، خلاص ما عاد بده، فلا تلح عليه كثير. ولا تراجعه إذا امتنع، يعني إذا امتنع لا تراجع، قل له أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت كذا، فتراجع. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض. شوفوا لا تأخذ بثوبه إذا نهض، شلون كانوا قبل العلماء، إذا نهض خلاص ما تيجي تمسكه من ثوبه، قل له يا شيخ يا شيخ تعال. ولا تفشي له سرا، إذا أعطاك سر ما تقوله لأحد. ولا تغتابن عنده أحد، ما تغتاب أحد في المجلس، والغيبة ذكرك أخاك ما يكره، قال فإن كان فيه قال فقد اغتبته، فقال فإن لم يكن فيه قال فقد بهته، وإن بهت مسلما سقاه الله من ردغ ذي الخبال، وهي عصارة أهل النار والعياذ بالله. ولا تطلبن عثرته. يا لطيف يا أخو يا لطيف. لا تطلبن عثرته، يعني لا تطلب خطأ تبع الشيخ. بعض الناس يجلس في الدرس ينتظر ينتظر الشيخ يقول كلمة فيها خطأ حتى يمسك عليه. هون يقول لك لا، علي رضوان الله عليه يقول لا تطلبن عثرته، حتى لو أخطأ لا تدور على الأخطاء في كلامي، دور على الحق في الكلام. وإن زل قبلت معذرته، يعني إذا أخطأ معك قال لك عذرا خلص قبلت، مو تحمل بقلبك عليه، انت قبل 10 سنين قلت لي كذا. ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا ان فلانا يقول خلافك او يقول خلافك. يعني ما تقول له والله فلان كان يقول عليك كذا، وفلان انت تقول هذا الكلام، فلان يقول غير الكلام. لا ما تقول، تسأل سؤال، تقول له سؤال، ما تسأله تقول له فلان يقول خلاف، مثل بعض الناس اليوم يقول ويقول فلان وفلان وفلان وفلان وماذا تقول أنت. يا والله والله مصيبة أحيانا، وأجي يقول لك والله يقول الإمام أحمد ويقول الإمام الشافعي ويقول الشيخ ابن عثيمين ويقول الشيخ الألباني ويقول الشيخ ابن باز، وأنت ما رأيك في الموضوع؟ ولك أنا مين أنا أمام هدول؟ فماذا تقول له هكذا؟ خلص عندك سؤال اسأله للإنسان اللي أمامك. ولا تصفن عنده عالما. ليش؟ لأننا بشر وقد يدخل الحسد في القلوب، فلما أنت تجي تمدح وتصف عنده العالم قل علمه كثيرا، ممكن يصير عنده شيء في قلبه، فذلك ما تفعل هذا الأمر. ولا تعرض من طول صحبته، ما تمل منه. ولا ترفع أو ترفع نفسك عن خدمته، يعني ما تظن حالك أنه أنا خلص وصلت إلى مستوى، ليش أنا لا أخدم هذا العالم. وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، يعني إذا بده حاجة أو بده شيء أنت أول من يفعل ذلك. فإنما يا سلام اسمع، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. العالم مثل النخلة وأنت تحت هذه النخلة تنتظر متى ينزل عليك تمر، متى ينزل عليك شيء منها حتى تستفيد منه هذا العالم. بارك الله فيكم علي رضوان الله عليه هتزيش يونس كزاك نجيز فمن دس أف أغابش إكليغن فين من فشتين كنت أف أغابش إسس بسا تاوزند وند أين مال ألس دويتش أف ينفل مال مليار دل. قال علي رضوان الله عليه، علي رضوان الله عليه زاكت بتسيبليش ديغيكت أينس كليرتن زاكت إن من حق العالم عليك. Und zu den Rechten von einem wissenden Gelehrten bei dir. Wenn du die Leute begrüßt, allgemein, dann begrüßt du ihn speziell. Also du begrüßt die Leute, Assalamu alaikum, normal. Aber bei ihm speziell. Weil er Alim ist. Und er verdient das. Warum verdient er das? Der gibt dir Besseres als dein Vater und deine Mutter. Der gibt dir Besseres als alles. Der gibt dir das Wissen. Der gibt dir die Erbe vom Propheten Muhammad, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Heute, wenn wir das tun, zum Beispiel, wir begrüßen die Leute und mal Assalamu alaikum, wenn wir bei einem Gelehrten sind, dann zum Beispiel begrüßen wir ihm anders, sagen die Leute, schau mal, die heucheln, ja. Schau mal, was sie heucheln, ja, bei den Leuten normal, bei ihm nur. Natürlich bei ihm nur. Der verdient das. Wenn wir das nicht machen, dann ist der Unterschied zwischen einem Gelehrten, einem Wissenden und einem Jahil. Wenn die beide gleich behandelt werden, was ist der Unterschied? Natürlich, der verdient Respekt für sein Wissen. Du sitzt vor ihm. Das bedeutet, du stehst nicht, während er sitzt. Und du sitzt nicht zum Beispiel so in einer Art vor ihm, dass du ihm sagst, ja, ist mir egal, was du sagst. Wie manche, der will dir manchmal zeigen, ja. Das bedeutet, dann sitzt er in einer Art, dass er zeigt, du bist mir gar nicht. Oder für mich bist du nichts. Möge Allah uns bewahren. ولا تشير عنده بيدك. Das bedeutet, mach keine Bewegungen vor ihm. Was Bewegungen vor ihm? Das bedeutet zum Beispiel, du machst jemanden zum Beispiel. Oder zwinkere mit den Augen nicht vor ihm. Du machst zum Beispiel. Mach das nicht. Weil er es sieht. Weil er das sieht. Und das ist menschlich. Wenn jemand eine Bewegung jetzt macht, ich stehe jetzt hier, ich sitze hier zum Beispiel. Und jemand von euch macht eine Bewegung, das ist menschlich. Und ich sehe das, ich sage, was meint ihr damit? Der Shaitan kommt sofort zu mir. Er sagt, vielleicht lacht er dich aus. Und der Shaitan kommt und der macht mir 1000 Sachen. Ja, und deshalb sei in diesem Zusammenhang normal. Nicht, dass du eine Bewegung machst, dann bekommt der andere Person, der Alim ist auch ein Mensch. Und der macht auch Fehler. Der ist nicht willfrei. Und übertreibe nicht im Fragen. Übertreibe nicht im Fragen. Das bedeutet, frag. Aber nicht übertreiben. Dann, wenn jemand ihm eine Frage stellt, hilf ihm bei der Antwort nicht. Wenn du ihm hilfst bei der Antwort, dann gibt es entweder eine Möglichkeit von beiden. Entweder willst du zeigen, du hast Wissen, oder du willst ihm zeigen, der hat kein Wissen. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Sagt man, nein, aber ich meinte nur, ihm helfen. Ja, was bedeutet ihm helfen? Wem hilfst du eigentlich? Derjenige, der etwas nicht schaffen kann. Aber wenn er schafft, dann braucht er deine Hilfe nicht. Das sind manche Leute, zum Beispiel, jemand will was sagen, ja? Der sagt etwas, der sagt, ja und so und so und so. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Al-Shafi'i, rahimahullah, sagte, wenn jemand in einer großen Sitzung, in einer großen Sitzung vor dem Lehrer spricht, diese Person macht Ria, Angeberei, Augendienerei, weil diese Person will hier damit etwas sagen. Ich habe viel Wissen oder der Lehrer hat kein Wissen. Deshalb mach das nicht. Lass ihn antworten. Und wenn er zum Beispiel nicht antworten will, dann versuch nicht unbedingt eine Antwort zu bekommen. Manchmal hat er vergessen. Manchmal hat er den Beweis nicht mehr. Manchmal weiß er nicht mehr und er will sich nicht sozusagen bloß zeigen oder der will sich nicht schwach zeigen. Dann lass ihn. Siehst du, der hat keine Lust mehr zu antworten. Lass ihn. Und wenn er nicht antworten will, dann sag ihm nicht, oh Lehrer, nochmal das und das, das, das. Ja? Wenn er aufsteht, dann nimm nicht sein Gewand. Das würde ziehe ihn nicht, bleib, antworte oder sowas. Wenn er dir etwas anvertraut, das wird, wenn er dir ein Geheimnis sagt, dann sag das niemandem. Auch deine Frau nicht. Rede nicht schlecht über die anderen vor ihm, mach keine Riba. Wenn du das machst, dann bekommst du manchmal auf deinen Kopf, der wird dir sagen, der Gelehrte, der wird dir sagen, das ist Haram, was tust du da? Du machst selber den Fehler. Und wenn du von den Leuten schlecht vor ihm redest, dann wird er eine schlechte, sozusagen, eine schlechte Einstellung von dir haben, dass du über die anderen sprichst, und dann wird er sofort wissen, du wirst auch über ihn schlecht reden. Und Al-Riba ist, dass man hinter dem Rücken von den anderen spricht, was sie haben. Wenn sie nicht haben, dann ist das Buhtan wal-Iyadu Billah. Dann kommt man in die Hölle dadurch. وَلَا تَطْلُبَنَّ عَثَرَتَهُ. Such nicht die Fehler von deinem Lehrer. Allah, liebe Brüder, barakallahu fikum, heutzutage sehen wir Leute, wenn der Lehrer einen Fehler macht, dann sagt er, ja, mein Lehrer hat einen Fehler gemacht und ich habe ihm gesagt, du hast Fehler gemacht. Der ist froh. Subhanallah. Du musst traurig sein, dass dein Lehrer Fehler gemacht hat. Nicht froh. Möge Allah uns bewahren. Und wenn er einen Fehler gemacht hat und sagt, Entschuldigung, dann akzeptierst du ohne Wenn und Aber. Nicht, dass du trägst nach 10 Jahren, sagst du ihm, erinnerst du dich vor 10 Jahren? Und sag vor ihm nicht, ich habe jemanden so gehört, der hat über dich das und das und das gesagt und ein anderer Gelehrter sagt eine andere Meinung als du und der hat eine andere. Mach das nicht. Wenn du eine Frage hast, dann stell ihm die Frage. Punkt, fertig. Weil auch der Lehrer ein Mensch ist, der Gelehrte, der Alim ist ein Mensch. Und wenn du jetzt von einem anderen vor ihm gut sprichst und sehr viel sozusagen lobst, dann bekommt er etwas im Herzen. Der sagt, wieso lobt er mich nicht und er lobt den anderen? Das ist menschlich. Ja? Aber damit du das nicht machst und der Shaitan bei ihm was macht, dann, wenn du eine Frage stellst, stellst du ihn weg. Und rede nicht viel von den anderen bei ihm. Wenn du mit ihm lange bist, dann du darfst keine Langeweile haben. Und sei nicht arrogant, indem du dein Lehrer ist sozusagen Dienst. Wenn er etwas braucht, dann sei der Erste, der ihm das gibt und ihm diese Sache macht. Und dann sagt er etwas Wunderbares, wenn die Leute das verstehen natürlich. Er sagt, nämlich der Lehrer ist wie eine Palme. Und du bist unter dieser Palme und erwartest, wann du etwas Gutes von dieser Palme bekommst. Was bekommt man normalerweise von Palme? Schatten und noch Datteln. Das wird, du erwartest Datteln von ihm. Und Datteln ist das Wissen. Weil wenn du mit Lehrer bist, wenn du mit Gelehrten bist, dann bekommst du bi'iznillah immer Gutes. Der sagt dir, der macht zum Beispiel etwas, du sagst ihm, warum macht man das? Der sagt dir, weil die Sache so und so und so ist. Oder der sagt etwas, der sagt dir einen Beweis. Oder der gibt dir eine Empfehlung oder sowas. Das sind die Gelehrten. Natürlich, die sind wenig in dieser Zeit und so weiter. Aber trotzdem, wir haben immer, alhamdulillah, rabbil alamin, barakallahu fikum, Gelehrten. وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ الْخَائِدِ في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء اختلاف الناس فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. كلام واضح العربي ولكن أشرح. يعني بارك الله فيكم، طالب العلم المبتدئ يجب أنه يبتعد كثير عن أمور الخلاف، لأنه إذا بدأ في أمور الاختلاف بين الناس يحير عقله، لأنه ما عنده المفاتيح، ما عنده الأساس، وهذا يولد يا أخوة الاختلاف الكثير وسماع الآراء الكثيرة، يولد عند الإنسان نوع من الكره لبعض الأطراف، فحتى يصل إلى درجة أنه يكره طرف معين بحيث يبالغ في الكره، وهذا ما ينبغي. أو يولد عنده مسألة أخرى، تكبر، يقول لك هذول ما بيفهموا، كيف يفهموا بهذا الكلام، مع أنه ما عنده العلوم التي تجعله يفهم أسباب اختلاف العلماء. لذلك يجب أن يتعلم المسائل بالدليل، وأن يتعلم رويدا رويدا خطوة خطوة، فإذا وصل إلى درجة أنه يستطيع يفهم الاختلاف آنذاك الحمد لله رب العالمين، أما هكذا فلا. بارك الله فيكم. derjenige der nach Wissen sucht am Anfang, der sollte nicht viel von diesen verschiedenen Aussagen sprechen. Die Gelehrten haben 5 Aussagen, 7 Aussagen und so weiter. Das ist erstmal für die Neulinge, das ist erstmal, barakallahu fikum, nicht in Ordnung. Weil wenn man die Basis nicht hat, wenn man die Basis nicht hat. Und da hört man verschiedene Aussagen, es kann sein, dass die Person sozusagen Konflikt im Kopf bekommt. Jeder sagt etwas anderes, jeder erzählt was anderes. Nein, der sollte erstmal die Beweise lernen, die Grundlagen lernen und später, wenn es so weit ist, dann könnte man eigentlich Barakallahu fikum von diesen verschiedenen Aussagen sprechen. Aber am Anfang an, sofort mit verschiedenen Aussagen, hat zwei große sozusagen Katastrophen. Die erste, manchmal nimmt er eine Meinung und er hasst die andere Seite oder der wird arrogant. Sag ja, diese Leute, die haben keine Ahnung. Ich habe Ahnung. Und manchmal, Barakallahu fikum, man denkt, ich habe so viel Wissen und so weiter. Und dann kommt, dann lernt man und sieht man, was die Gelehrten sagen und warum sie von Ikhtilaf gehabt haben. Dann sagt man lieber, ich bleibe auf dem Boden und ich lerne noch. Imam Ahmad hat gesagt, wir haben 15 Jahre erstmal Tarbiya bekommen, dann haben wir mit dem Wissen angefangen. Erstmal 15 Jahre Tarbiya, dann haben wir mit dem Wissen angefangen. Bei uns, Barakallahu fikum, heute lernen wir, morgen machen wir Fatwa, übermorgen fangen wir Bücher zu schreiben, kein Problem. Möge Allah uns bewahren. وينبغي له أن يأخذ من كل شيء حسنا. هنا حقيقة أنا أنتقد هذه الكلمة. طيب هو طالب علم مسكين يعني شلون بده يعرف من كل شيء أحسن؟ فالأفضل أن يقول وينبغي أن يعلمه الأستاذ كل شيء أحسن. لأنه هو شو بده يعرف؟ ولكن على كل ينبغي أن يأخذ أفضل الأشياء لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم. ثم يصرف جمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين الذي هون بقى صوفية شوي معلش لذلك كاتب الكتاب الذي حصله أبو بكر الصديق حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره ولكن هذا الحديث موطوع موضوع كذب فانتبهوا لهذا بارك الله فيك على كل القصد في هذا الكلام أن الإنسان يأخذ بأشرف العلوم وهو علم الدين لأن العمر ما يتسع للأمور الكثيرة يبدأ بالعلم الشرعي فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من طلبة العلم على طريق الخير أما آداب المعلم فتصار الوقت تأخر كثيرا وهذه نتركها إن شاء الله لي لمرة أخرى بإذنه تعالى لأنه ستطول لو بدأنا آداب المعلم ستطول كثيرا بارك الله فيكم das letzte إن شاء الله zwei Empfehlungen derjenige بارك الله فيكم der nach Wissen sucht sollte eigentlich بارك الله فيكم das Beste nehmen von jedem natürlich aber wenn man am Anfang ist dann weiß man nicht was das Beste ist. Der braucht jemanden, der ihm hilft. Und das ist der Lehrer. Da sollte man das beim Lehrer sagen. Der Lehrer sollte seinem Schüler erklären, was das Beste ist. Aber, Barakallahu fikum, unser Leben, unser Alter ist nicht lang. Und wir müssen, Barakallahu fikum, wir müssen, Jazakumullah khairan, wissen, dass wir das Beste suchen und aussuchen müssen. Und das ist natürlich das religiöse Wissen. Weil egal was du bist der beste Arzt, du bist der beste Professor in Physik, du bist der Professor in Chemie, das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala okay, gut. Aber das ist nicht wie, wenn du die Religion richtig gelernt hast. Wenn du zum Islam gerufen hast. Und du brauchst dafür das Wissen, das islamische Wissen. Barakallahu fikum, der Autor hat hier etwas von Abu Bakr al-Siddiq gesprochen. Der hat gesagt, Abu Bakr hat euch nicht sozusagen... Der war besser als euch, nicht weil Abu Bakr viel gebetet hat und viel gefastet hat, sondern weil er etwas im Herzen gehabt hat, was ihr nicht habt. Diese Überlieferung ist gelogen und erfunden. Das ist bekannt zwischen den Leuten. Sagen Abu Bakr, der hat nicht viel gebetet, viel gefastet, aber der hat etwas im Herzen, was die Sahaba nicht gehabt haben. Deshalb war er der Beste. Diese Überlieferung ist gelogen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sowas, barakallahu fikum, nicht gesagt. Das ist ein Wort von Abu Bakr ibn Ayyash. Barakallahu fikum. Und diese Person hat man über ihn sehr viel Barakallahu fikum gesprochen, dass diese Person nicht in Ordnung ist in der Hadith-Lehre. Deshalb sollte man Barakallahu fikum lernen, sollte man nach Wissen richtig suchen und sollte man diese Eigenschaften haben. Du machst das nicht für die Person, du machst das für Allah, weil du lernen willst. Das wird unabhängig von der Mas'ala. المسألة ليست بخصوص الشخص الذي أنت أمامه العالم، لا، المسألة لله سبحانه وتعالى، لأنك تريد إرضاء الله سبحانه وتعالى وتريد طهارة النفس، وطهارة النفس والقلب ما تتم إلا بهذه الأمور يا أخوة. Du willst dich reinigen, du willst dein Herz reinigen. Du machst das nicht wegen der Person, sondern du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wirst du dein Herz reinigen. Wenn du das Wissen liebst, wenn du die Ulama liebst, wenn du die Ulama ehrst, wenn du die Ulama respektierst, auch wenn die zusammen zum Beispiel Fehler machen, auch wenn sie andere Ulama sind, ganz ehrlich gesagt, um die Sache klarzustellen. حتى لو كانوا علماء آخرين يخالفوك في المنهج ويخالفوك في بعض القضايا حتى تكون لهم احتراما ليس لهم لعلمهم لعلمهم. نعم أنت ما تأخذ منه منكم ما تأخذ منه ولا حرف ولا حفظ، ولكن ما تطلق للسانك العنان مثل بعض الناس سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. عنده أقل كنا يقول دجال عن العالم، يا لطيف، منافق خبيث، شو الكلام، وكافر ومشرك وطاغوت وطاغوت وطاغوت وطاغوت، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. أفباسن wenn auch diese Gelehrten sozusagen einen anderen Weg haben, aber die sind allgemein Muslim, dann musst du deine Zunge hüten und du darfst nicht über sie schlecht reden. Nicht wie diese Leute, wal'iyadu billah, Milchszene, Tamagotchis. Ja? Nur des Lügner, großer Lügner, Dajjal, a'udhu billah, Khabith, boshaft, oder Kafir, Mushrik, Munafiq, ja Latif, möge Allah uns bewahren. Nein, ein Talib Ilm ist anders. Ein Talib Ilm, der nach Wissen sucht. Und wenn du das machst, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir Licht. Allah gibt dir Rechtleitung. Und das ist eine Sache, die man sieht heutzutage bei Leuten, die ruhig sind, die respektvoll sind. Wallah, du siehst ihn, wie er schnell lernt. Und bei einer Person, der lange Zunge hat und der nur schlecht über die anderen redet, du siehst, diese Person, ja, kann viel reden, aber der wird nicht basiert. Aber die andere Person, der ruhig war, der hütet seine Zunge, der hat sehr viel erreicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem Weg des Wissens und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns alle annehmen. Natürlich, das nächste war über die sozusagen barakallahu fikum, die Rechte von einem Schüler gegenüber seinem Lehrer. Aber das wird sehr lang sein, wenn wir das anfangen. Deshalb, inshallah, machen wir ein anderes Mal für die Ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, der Bruder stellt eine Frage und sagt, es gibt Leute, sagen, wenn man das Gesicht eines Gelehrten anschaut, dann ist das Ibadah an sich selbst. Anbetung, la. Mittel al-Nazar ila al-Ka'ba au al-Hajar al-Aswad ila wajh al-Alim, Ibadah, hada kullu la yassuh fihi shay', barakallahu fik. Es gibt keine authentische Überlieferungen, die so sind. Die sind Aussagen von Gelehrten. Yani humma aqwal li ulama. Inno al-Nazar fi wajh al-Alim, yani yaqsad huwa huna, يقصد فيها أن الجلوس في جلسة العلم والنظر إلى العالم تعلم عبادة، فهم شلون؟ فقال النظر في وجه العالم عبادة، ولكن بعض الناس فهموا غلط وبعض الناس عملوا حديث مد حب الوطن من الإيمان، نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. Der Bruder sagt, es gibt ein sozusagen eine Überlieferung, ob es so eine Überlieferung gibt. Das Ansehen des Gesichtes eines Alim ist Ibadah, Gottesdienst. Gibt es sowas? Nein. Die sind Aussagen von Leuten. Die haben das sowas gesagt. Was haben sie gemeint? Wenn du sitzt im Unterricht und du guckst einen Gelehrten, dann sitzt du im Unterricht und das ist Ibadah. Aber da haben sie gesagt, ja, wenn du ihn anschaust. Aber es gibt sowas, barakallahu fikum, nicht. Es gibt sowas nicht. Das ist das Gleiche, wenn man sagt, Liebe zum Land ist von Iman. Möge Allah uns bewahren.